Die Juden sind nicht die Hebräer. Sie haben sich deren Überlieferung bemächtigt und sie verfälscht. Als die weit entfernten Abkömmlinge der göttlichen Hyperborea die eroberten Gebiete Ägyptens verlassen müssen, gelingt das nicht allen. Einige werden Gefangene, gewisse Habiru-Stämme, die Hebräer. Es ist ihnen außerdem nicht gelungen, ihren Schatz, den Gral, mitzunehmen, den die heimatlosen Wanderer aus dem sagenhaften Norden mit sich führen. Die Flucht der Hebräer aus Ägypten erfolgt mit dem verbliebenen Teil dieses Grals der Arier, der von Moses, dem Ägypter, für sie geraubt wird. Man wird jetzt den tiefen Sinn der Kreuzzüge besser verstehen und auch, wieso 9 Tempelritter sich so lange in den Ruinen des Tempels Salomos aufhalten. Sie wollen den verlorenen Gral wiedererlangen, der ihnen, den nordischen Nachkommen der Hyperborea, gehört. Das Unternehmen wird von den Benediktinern und den Zisterziensern geleitet, die seinerzeit noch ihr keltisches und westgotisches Ahnenerbe warten, sowie von nordischen Päpsten, die bald verschwinden. Gottfried von Bouillon, der erste Kreuzritterkönig von Jerusalem, kommt aus Stenai, ist von den Eremiten der Ardennen erzogen worden und ist beinahe ein Gigant. Im Verlaufe der 40-jährigen Wüstenwanderungen verschwinden 10 hebräische Stämme. Was ist mit ihnen geschehen? Zu guter Letzt bleibt nur der Stamm Juda übrig, der sich mit den Semiten vermischte und dabei seine ursprüngliche Minne verlor. Die Juden haben sich der Überlieferung bemächtigt und sie geschickt für ihre persönlichen Interessen umgeändert. Sie haben die Schöpfungsgeschichte zersplittert und verfälscht, indem sie den außerirdischen und göttlichen Ursprung der Menschheit aus dem Schuldgefühl ihres besonderen Sündenfalls heraus verschwinden ließen. Das Wissen um die Zahlen und Namen von Atlantis, die arische Kabbala, wird seither bis in unsere Tage zum Zwecke der eigenen Machtentfaltung des Stammes Juda verwendet. Auf der astralen Ebene hat sich die Umwandlung des Jehova vollzogen. Der Mensch besteht nicht länger als seit 6000 Jahren. Sein Ursprung wird als ausschließlich irdische Natur erklärt. Später wurde dann der Sinn des Exodus, das Verlassen der Urheimat, in den kleinen Exodus des Stammes umgewandelt und man veränderte somit die metaphysische Bedeutung der Drehung des rechtsläufigen Hakenkreuzes, indem man es in Jerusalem, dem einzigen Ort, wo Jehova angebetet werden will, anhält und die gesamten Tränen an den verbliebenen Resten der Mauern des Salomonischen Tempels vergießt und nicht an den Eiswellen des verloren gegangenen Thule in der Nähe der Säule des Nordens, welche diese Erde mit der anderen verband, mit den Sternen. Sie haben versucht, den Stern des Ursprungs vergessen zu machen, indem sie sich gegen die Heroen und die Götter wandten und sich mit demjenigen verbündeten, welche die Gigantenkönige umbrachten und aus David einen Mörder seiner Ahnen machten. Die tiefliegende Ursache der Feindschaft zwischen Ariern und Juden. Das wäre also der ursächliche Beweggrund für die Feindschaft zwischen Ariern und Juden und dieser mit allen übrigen Erdbewohnern. Um ihre verfälschte Nationalgeschichte den anderen aufzwingen zu können, hat man den Bewohnern dieser Erde ihre astralen, zu den Sternen reichenden außerirdischen Wurzeln abgeschnitten. Man hat ihnen tausende von Jahren, vielleicht von Lichtjahren, weggezaubert und man hat sie um das Kosmische ihres Daseins, das metaphysische Blut, das Wissen um den Uranfang und um den schließlichen Sinn der Schöpfung und des Lebens betrogen. Dieser Verrat an den Dingen der Einweihung dürfte sich beim Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderungen und mit dem erneuten Bunde abgespielt haben. Aber es gibt da sicherlich noch etwas Geheimnisvolleres, denn solche an die Grundfesten des Seins rührenden Dinge lassen sich nicht ausschließlich durch den menschlichen Willen bewerkstelligen. Die Katharer glaubten an die Existenz eines Prinzips des Bösen, das sich in der Schöpfung auswirkt, und sahen es in dem jüdischen Jehova des Alten Testaments, dem Demiurgen dieser Erde, verkörpert. Demnach gäbe es auch so etwas wie eine Besessenheit durch den Dämonen, eine Hingabe an seinen Dienst. Nach der Überlieferung vollzieht sich diese durch einen mit Blut besiegelten Pakt, wie im Faust. Hier kommt etwas von Schwarzmagie zum Vorschein. und in der Luft schwingt die unheilträchtige Andeutung auf das mit, was Charou sich gescheut hat, näher zu erklären. Die Blutvermischung mit einem Tier des Sabbats zum Zwecke weiterer Verhärtung und Beschwerung der Materie. Das heißt, ein noch tieferer Fall, eine weitere Blutkreuzung und Bastardisierung, die durch eine rassistische, blutbetonte Religion bewahrt und aufrechterhalten wird. Ein auf die Chromosomen übertragener und ausgeweiteter Bund. Welche Bedeutung könnte sonst wohl der Ausdruck »fundamentale Unreinheit« haben, den die Hitler-Anhänger auf die Juden und späterhin auch auf die Zigeuner anwandten, die nach Meinung von Pauwels und Bergier aus dem Tibet gekommen sein sollen? Der Gedanke der Vermischung mit Tieren ist von Robert Charoux aufgezeigt worden, der sich hierbei auf die Geschichte von Jakob und Esau bezieht. Esau arbeitete auf dem Felde, er war gutmütig und naiv. Jakob hingegen ging nicht von daheim weg und blieb stets bei seiner Mutter, der Rebekka. Außer Kochen tat er wenig. Eines Tages kam Esau erschöpft und hungrig von der Arbeit heim. Er bat Jakob, ihm etwas zu essen zu geben. Dieser hatte ein Linsengericht zubereitet und er schlug Esau vor, es gegen sein Erstgeburtsrecht einzutauschen. Dieser willigte ein, wobei er vielleicht dachte, dass der Vater Isaak sicherlich Einwände gegen dieses Abkommen erheben würde. Esau war am ganzen Körper behaart, wie ein Schaf oder ein Lamm. Als sein Vater starb, ließ er ihn rufen. Isaak war bereits erblindet. Rebekka bedeckte Jakob mit einem Lammfell, immer wieder taucht das Lamm auf, und brachte ihn zu Isaak, der durch die Berührung mit dem behaarten Fell sah, dass er Esau vor sich hatte. Und er bestätigte ihm sein Erstgeburtsrecht. Charoux berichtet uns, dass Esau möglicherweise ein Scheidim, ein Tiermensch war, der von Rebekka als Folge von Geschlechtsbeziehungen mit einem Tier, was in jenen Zeiten häufig vorkam, wie dieser Autor meint, zur Welt gebracht worden war. Und sie wollte nicht, dass ihre bastardisierte Sippe die Oberhand haben sollte. Wäre so etwas möglich? Unserer Meinung nach lediglich in der bereits erwähnten Weise, durch die magische Besessenheit, durch ein Tier, durch ein Sabbatlamm, durch dessen astralen Archetyp, einen Gruppengeist. Es kann auch das Gegenteil zutreffen, wonach in der Legende Jakob und Esau genau der Schlüssel zur Erklärung jenes Verrats an dem von den Vorfahren überlieferten Urquell, auf den wir hinweisen, zu finden ist. Der Mythos dürfte Zusammenhänge aufweisen mit den astrologischen Zeiträumen und auch mit den Hirtenkönigen, die sich im Widderzeitalter mit Schaffellen bedeckten, als Zeichen der Macht der zweimal Geborenen, der auf den Gipfeln erretteten, genauso wie die arischen Brahmanen Indiens ein über Kreuz gelegtes Band aus weißer Wolle auf der Brust tragen. Die pelasgischen Könige bedeckten sich mit Wolfsfellen. Die widerrechtliche Machtanmaßung des Jakobs durch einen Betrug ist urbildlich, prototypisch zu werten und hat sich durch die Geschichte hindurch weiterhin abgespielt. Die Halbgöttlichen sind geradlinig und offenherzig und sind gegenüber der Verschlagenheit des Tiermenschen nahezu wehrlos. So tötet Herkules die Giganten unter Zuhilfenahme einer List. Und immer ist es die Frau, die zu dem Betrug Beihilfe leistet, die veräußerlichte, stofflich verdichtete Eva. Mit List und Betrug hat sie ihm geholfen, die Kriege zu gewinnen und ihn von der richtigen Richtung des Auszuges vom rechtsdrehenden Hakenkreuz zur Heimkehr in das goldene Zeitalter abgebracht. Die Schwachen besiegen stets die Starken, denn sie sind in der Überzahl und sie sind gleichzeitig arglistiger, schrieb einst Nietzsche. Esau wäre dann ein arischer Hirtenkönig, ein Habiru gewesen. Und hier beginnt die Verfälschung, der Betrug. Auch Samson wird durch einen Betrug vernichtet. Das Weib schneidet ihm während des Schlafes den Haarschopf, den Sitz seiner gigantischen Schöpferkraft ab. Die sich im Fischezeitalter durchsetzende, semitisch mondbezogene Religion versinnbildlicht die Entmannung durch die christliche Tonsur und die Unfruchtbarmachung dadurch, dass man das Haar der angehenden Nonne abschnitt. St. Paulus erklärt, dass er aus allen Christen Eunuchen machen möchte. Die Könige göttlichen Ursprungs hatten dichten Haarwuchs, sie waren am ganzen Körper behaart und schnitten sich als Zeichen ihres Königstums niemals die Haare. Die Sikhs in Indien, eine kriegerische Rasse, schneiden nie ihr Haar. Es sind Arier aus der Zeit des Einfalles von Alexander des Großen. Auch die merowingischen Könige werden eines Tages aus ihren Gräbern wieder auferstehen mit ihren mähnengleichen blonden hyperboreischen Haupthaar. Auch die Hirtenkönige von Hyksos sollen dichten Haarwuchs gehabt haben und langes Haar, wie das Lamm des Rama im Zeichen des Widders.